Ein warmer Sommerabend in der Ferienhaussiedlung von Webese. Am Eingang zum Grundstück von Barbara Karsten und Knut Jahn gibt's Infomaterial gegen Rechtsextremismus. Die Eigentümerin steht am Zaun vom Nachbargrundstück. Dort sieht man die Tierställe, Schweine, Hühner, jetzt hat er Gänse, Hasen. An diesem Abend rührt sich nichts auf der anderen Seite. Timo L. ist unterwegs. Das ist jetzt das Haus uns gegenüber. Barbara Karsten und ihr Mann zogen 2009 hierher nach Webese, dem Ortsteil von Jameln bei Dannenberg. Es sollte ihr Altersruhesitz sein. Stattdessen ist das Haus zum Unruheort geworden, seitdem 2010 ein junges Paar erst in die Nähe und dann in die direkte Nachbarschaft nach nebenan zog. Timo L., mittlerweile mit seiner zweiten Partnerin. Dass beide rechtsextrem orientiert sind, wurde an eindeutigen Tätowierungen und entsprechenden Parolen schnell klar. Aber Timo L. will auch ökologischen Landbau betreiben und bezeichnet sich selbst als völkischen Sozialisten. Was er darunter versteht, erklärt er auf Facebook. Barbara Karsten zitiert daraus. Und was meine ökologische Landwirtschaft angeht, so betreibe ich sie, weil es in einer Zeit der beabsichtigten Vergiftung der Lebensräume unseres Volkes friedlichen Widerstand gegen die Missstände darstellt. Blut und Boden funktioniert und die Menschen werden es glauben und verstehen, wenn sie es sehen. Rassereine Zucht auf deutschem Boden, gemäß der Nazi-Ideologie. Sein erstes kleines Haus hat er zunächst an ein befreundetes Paar vermietet, an Jennifer Wiese und Karl Knut. Beide bekannt aus der aktiven Szene in Jamel und Grevesmühlen. Durch die Mobilisierung der Öffentlichkeit konnten Carsten und Jan bewirken, dass beide mittlerweile abgezogen sind. Ein Erfolg. Aber Timo L. bleibt und hat mittlerweile neue Mieter gefunden. Die ständigen Aktionen, das wachsam sein müssen und die kleinen Schikanen kosten Kraft, das merkt man der 70-jährigen Carsten an. Der Brandanschlag auf die Nazi-Gegner in Jamel hat sie nicht überrascht, aber ich bin entsetzt, ja aufgrund der Parallelen zu unserem Nazi-Nachbar, die mir Angst machen. Die bekannte Nazi-Hochburg Jamel in Mecklenburg-Vorpommern ist nur eine gute Autostunde von hier entfernt. Die vom Anschlag betroffenen Lohmeyers und das Paar Carsten Jahn kennen sich. Beide erhalten immer wieder auch Drohungen. In Webese stand erst vor einigen Wochen plötzlich eine Frau in der Einfahrt. Und schrie in unsere Richtung: Wart ihr die Antifa-Huren, die diesen Scheiß in die Zeitung setzen lassen? Ihr werdet hängen, ihr werdet alle hängen, sieg heil. Dass es in Webese nicht so schlimm kommt wie in Jamel, dafür sorgt noch viel bürgerschaftliches Gegenengagement in der Region. Massive Aufklärung hat bisher Strukturen verhindert, wie sie sich auf der anderen Seite der Elbe ausgebreitet haben. Dass sich wie bei Timo L. offene Aggression und völkische Siedlergedanken so verbinden, ist eher untypisch. Eigentlich verfolgen die Siedler eine andere Strategie. Sie wollen möglichst nicht auffallen und nette Nachbarn sein. Ihre eigentliche Gesinnung wird erst spät offenbar, wenn überhaupt. Die Gruppe solcher Personen wird vom Landesamt für Verfassungsschutz in Niedersachsen eher als klein und wenig einflussreich eingeschätzt, wie Sprecherin Anke Klein erklärt. Die niedersächsische Verfassungsschutzbehörde weiß von den Aktivitäten völkischer Siedler in dem Bereich Lüneburg-Uelzen und auch in Dannenberg. Wir gehen von weit unter 100 aus, wobei man dazu sagen muss, dass der Verfassungsschutz natürlich die Kinder nicht zu den Rechtsextremisten zählt und dass es keine Trennschärfe gibt. Dieses völkische Gedankengut wird von weit mehr Menschen vertreten, aber dieses Lebensmodell, das sind eben weniger. Olaf Meyer, Sprecher der linksextremen antifaschistischen Aktion in Lüneburg, hat die Situation ebenfalls im Blick. Siedler im eigentlichen Sinne gäbe es kaum, aber alteingesessene, extrem rassistisch eingestellte Familienclans, die oft als Handwerker arbeiteten. Hier in der Region können wir beobachten, dass sie unter sich bleiben, dass sie da nicht offen mit auftreten und auch außerhalb ihrer Familien, ihrer Verbände nicht offensiv werben. Was die Familien kennzeichne, seien viele Kinder mit sehr nordisch klingenden Namen und die Gesellschaft wird als Volksgemeinschaft wahrgenommen, die biologistisch definiert ist. Es gibt plötzlich kein Weihnachten mehr. Es wird immer über Julfeste gesprochen. Es werden die Sonnenwendfeiern zelebriert, auf die Ahnen, den Boden, auf das Blut wird Bezug genommen. Und das findet man auch in Gesprächen mit diesen Menschen. Leider seien vor allem die Kinder solcher Familien gefährdet. Es ist unglaublich schwer für Kinder, da überhaupt rauszukommen, weil der Ausstieg aus so einer Struktur bedeutet die völlige Abkehr von der Familie. Man ist dann allein, man muss sich ein ganz neues Lebensumfeld aufbauen. Vielleicht eine Handvoll Menschen bundesweit, die da raus sind. Meyer hält die Strukturen und Ideologie für deutlich gefährlicher, als es die Verfassungsschützer tun. Aufklärung und Öffentlichkeit herstellen, das seien die wichtigsten Gegenmittel. Darin sind sich die Bündnisse und Initiativen gegen rechts einig. Einer, der das seit 20 Jahren praktiziert, ist Wilfried Mannecke, Pfarrer in Unterlüß bei Celle. Als er bemerkte, dass in seiner Nähe Sonnenwendfeiern abgehalten werden, machte er publik, mit welcher Gesinnung das geschieht. Also auf dem Hof Naatz in Eschede finden schon seit ungefähr 30 Jahren Treffen von Rechtsextremen statt. Im Juni und im Dezember zu den Sonnenwendfeiern. Dann auch noch meistens am letzten Samstag im September zum Erntefest. Es kommen also bis zu 300 Neonazis dort zusammen. Mannecke organisiert regelmäßig Proteste dagegen und wehrte sich auch 2009 gemeinsam mit anderen erfolgreich dagegen, dass Jürgen Rieger ein Landgasthaus zum neuen Nazi-Schulungszentrum machen konnte. Aber auch auf sein Wohnhaus wurde ein Brandanschlag verübt. 2011. Nein, das ist nicht aufgeklärt worden. Sowas schüchtert ihn aber nicht ein und auch nicht seine Unterstützer. Im Gegenteil, das Engagement habe sich danach deutlich verstärkt.